Abschnitt 73 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ricarda Detmold. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 73, der Club der Harmlosen, Teil 8. Hierauf wurde Rechtsanwalt Wronka als Zeuge aufgerufen, der die Verteidigung des Wolf in dieser Anklagesache übernommen hatte. Auch er bestätigte, dass Wolf auf jeden Unbefangenen einen vorzüglichen Eindruck, den Eindruck eines vollkommenen Gentleman machen müsse. Er habe ihn für einen wohlhabenden Mann gehalten. Nach Wolfs glaubwürdig erscheinenden Angaben sei er nur 6 bis 8 Mal im Zentralhotel gewesen und mit den Angeklagten nicht in intimen Verkehr getreten. Wolf wolle auch per Saldo wenig oder gar nichts gewonnen haben. Er hatte, wie sich aus seinen Angaben ersehen ließ, nur zu seinem Vergnügen gespielt, denn er hatte mit seiner Vergangenheit vollständig gebrochen und nun wohl den Ehrgeiz, in bessere Kreise zu kommen. Rechtsanwalt Dr. Schachtel. Weiß der Herr Zeuge vielleicht, warum Wolf, wenn er das Bewusstsein hatte, nichts Böses begangen zu haben, entflohen ist? Rechtsanwalt Wronka. Aus einem an seine Ehefrau gerichteten Briefe ist Folgendes zu ersehen. Er hatte wohl die Befürchtung, dass nach dem Tageblattartikel ganz kolossale Sachen sich entwickeln und er selbst wegen seiner Vergangenheit verhaftet werden würde. Eine längere Haft glaubte er bei seiner zerrütteten Gesundheit nicht aushalten zu können. Oberstaatsanwalt. Woher kam dieser Brief? Zeuge, das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich erhielt ihn aus den Händen seiner in Charlottenburg wohnenden Frau. Der Brief ist vorsichtigerweise datiert 30.12.98. Heiterkeit. Der Zeuge verlas unter Hinweis auf seine Pflicht der Amtsverschwiegenheit aus dem Briefe nur einzelne Stellen, in welchen es unter anderem hieß. Man habe aus der Mücke einen Elefanten gemacht, er sei so gemein verleumdet worden, dass er nicht mehr wagen dürfe, auf die Straße zu gehen. Er würde sich unter allen Umständen stellen, aber er wolle nicht monatelang in Untersuchungshaft sitzen, das vertrage seine Gesundheit absolut nicht. Rechtsanwalt Wronka bekundete ferner, dass er noch kurz vor Beginn dieser Verhandlung im Auftrage des Wolf Versuche angestellt habe, ob es sich ermöglichen lasse, die Voruntersuchung gegen Wolf etwa innerhalb einer Woche zu erledigen. Dies sei aber unmöglich gewesen. Während dieser Hauptverhandlung habe sich Wolf ferner an seine Frau gewandt, ob es denn gar nicht möglich sei, dass er als Zeuge vernommen werden könnte. Er, Rechtsanwalt Wronka, habe den Eindruck, dass Wolf nicht aus Furcht vor Strafe entflohen sei, sondern zur Vermeidung einer langen Untersuchungshaft, dass er jetzt unter keinen Umständen es ablehnen würde, eine kurze Untersuchungshaft auf sich zu nehmen und dass er nach Beendigung dieser Verhandlung bestimmt kommen werde. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel. In der Reuterschen Sache hatte sich Herr Wolf auch auf längere Zeit unsichtbar gemacht. Im weiteren Verlauf wurde von den Verteidigern darauf hingewiesen, dass große Verluste auch in anderen Kreisen vorkommen. Graf Zech soll im Turf Club über 100.000 Mark verloren haben. Bei der weiteren Zeugenvernehmung kam es wieder zu einer lebhaften Szene. Rechtsanwalt Dr. Schachtel trat lebhaft einer Auffassung des Vorsitzenden entgegen. Der Vorsitzende erklärte energisch, dass er sich diese Art und Weise ernstlich verbitten müsse und im Wiederholungsfalle den Gerichtshof wegen Verhängung einer Ordnungsstrafe befragen werde. Er wisse, wie die Mitglieder des Kollegiums über das Verhalten des Verteidigers denken. Rechtsanwalt Dr. Schachtel. Er habe sich keineswegs persönlich gegen den Vorsitzenden richten, sondern nur sachlich die Interessen seines Klienten wahrnehmen wollen. Im ferneren Verlauf erbat sich Rechtsanwalt Dr. Schachtel noch einmal das Wort. Der Herr Vorsitzende hat vorhin der Androhung einer Ordnungsstrafe die Bemerkung hinzugefügt, dass er wisse, wie die übrigen Mitglieder des Richterkollegiums über mich denken. Ich möchte fragen, ob sich dies auf meine Person beziehen soll und im Falle einer nicht zufriedenstellenden Erklärung die Bitte aussprechen, den Vorgang zu Protokoll zu nehmen. Vorsitzender, weder ich noch ein Mitglied des Kollegiums haben gegen die Person des Verteidigers das Geringste einzuwenden. Die Anträge des Verteidigers fallen aber nach Ansicht des Gerichts mitunter lästig. Rechtsanwalt Dr. Schachtel, es handelt sich also nur um einen sachlichen Zwiespalt? Vorsitzender, ganz gewiss. Dr. Schachtel, dann bin ich zufrieden. Am 12. Verhandlungstage bekundete Rechtsanwalt von Schreiber. Er sei zugegen gewesen, als im Victoria Hotel der Vorfall mit Herrn von Schrader sich ereignete, bei welchen nach dem Weggange des Letzteren mehr Karten im Spiel vorgefunden wurden, als vorhanden sein durften. Er sei auch in Leipzig gewesen und habe dort mit Levin und Marx gespielt. Er habe bestimmt beobachtet, dass Marx die Aufmerksamkeit der Mitspieler durch Gespräche abzulenken wusste und dann die Karten mit großer Fingerfertigkeit so mischte, dass immer große Schläge hintereinander für ihn erfolgen mussten. Auf Befragen des Rechtsanwalts Dr. Schwind erklärte der Zeuge, dass von Kröcher an dem Abend, als der Vorfall mit von Schrader passierte, nicht im Victoria Hotel war und dass von Kröcher im Zentralhotel eine sehr unglückliche Bank hatte. Dr. Kornblum sei ihm sehr unsympathisch gewesen, obgleich er leider ein Verwandter von ihm sei. Er habe einmal Herrn Kornblum wegen einer groben Beleidigung eine Pistolenforderung geschickt. Kornblum habe aber darauf nicht reagiert. Dieser Vorfall habe mit dazu beigetragen, dass man den Wunsch hatte, einen Zirkel ohne Teilnahme des Dr. Kornblum zu bilden. Der Bruder dieses Zeugen, Fabrikbesitzer von Schreiber, trat seinem Bruder in dieser Charakteristik Kornblums bei. Kornblum ist ein Mensch, den man lieber nicht kennt. Fabrikbesitzer von Schreiber bestätigte weiter, dass ihm sein Bruder in Leipzig seine Beobachtungen über das Spiel des Marx mitgeteilt habe. Auch bei dem Vorfall mit Herrn von Schrader sei er zugegen gewesen. Er habe gesehen, dass von Schrader, der damals noch aktiver Offizier war, die Karten einmal unter den Tisch hielt. Er habe dagegen protestiert und später mit festgestellt, dass mehr Karten vorhanden waren, als sein durften. Rechtsanwalt Dr. Schachtel. Herr von Manteuffel hat neulich gesagt, er habe schon vorher privatim Recherchen über Dr. Kornblum angestellt und ihn als hochachtbaren Mann geschildert. Bei Herrn von Schreiber hat er wohl keine Recherchen angestellt? Zeuge von Manteuffel? Nein. Rechtsanwalt Dr. Schachtel. Wusste Herr von Manteuffel nicht, was in jenen Kreisen allgemein bekannt war, dass nämlich Herr Kornblum mit den Herren von Schreiber verwandt war und mit dieser Verwandtschaft zu renommieren liebte? Von Manteuffel? Nein. Gutsbesitzer Brüttner. Er sei mit dem Angeklagten von Schachtmeier seit langer Zeit bekannt und könne diesem das beste Zeugnis geben. Von Schachtmeier habe einmal eine Depesche aus Wiesbaden von Herrn von Kröcher erhalten. Er wurde darin aufgefordert, nach Wiesbaden zu kommen, er könne aber nicht sagen, dass in dem Telegramm der von der Anklage behauptete Satz gestanden habe, Anschuss in Sicht. Von der Anklage wurde auch hervorgehoben, dass, als er Zeuge einmal vorübergehend in Verlegenheit war und eine größere Geldsumme brauchte, von Kröcher ihm angeboten habe, ihm das Geld durch einen ihm bekannten Herrn zu beschaffen. Die Vermutung, dass Wolf dieser Herr war, sei falsch. Von Kröcher. Er könne den Namen des Herrn nicht nennen, da er nicht zum Angeber werden wolle. Es handle sich um einen Herrn, der in der Gesellschaft verkehre, sehr elegant auftrete, sich wie ein Kavalier bewege, aber hintenrum Geldgeschäfte machen solle. Oberstaatsanwalt. Mir genügt es, dass nach der Bekundung des Zeugen dieser Mann nicht Wolf gewesen ist. Der Oberstaatsanwalt kam bei dieser Gelegenheit nochmals auf die Wohnungsverhältnisse des Angeklagten von Kröcher zurück und hob hervor, dass dieser, obgleich er eine Wohnung in der Friedrich-Wilhelm-Straße und vorübergehend gleichzeitig eine teure Wohnung in der Hohenzollernstraße hatte, mitsamt seinem Kammerdiener noch längere Zeit im Zentralhotel logiert und dort über 700 Mark bezahlt habe. Von Kröcher. Er habe seinerzeit in die Wohnung der Friedrich-Wilhelm-Straße nicht mehr zurückkehren wollen. Diese sei außerdem auch schon vom folgenden Quartal anderweitig vermietet gewesen. Außerdem habe seine Abreise nach dem Süden unmittelbar bevorgestanden. Beim Beziehen der großen Wohnung in der Hohenzollernstraße hätte er größere Ausgaben gehabt wie im Zentralhotel. Rechtsanwalt Dr. Schwind wünschte, um einigermaßen einen Faden zu haben und das Ziel derartiger Feststellungen zu erkennen, eine Aufklärung, in welcher Verbindung die großen Ausgaben des Herrn von Kröcher und die von ihm innegehabten Wohnungen mit der Anklage gesetzt werden sollen. Vorsitzender. Der Paragraph 284 macht es erforderlich, festzustellen, welche Ausgaben der Angeklagte von Kröcher gehabt hat und welche Einnahmen ihnen gegenübergestanden haben. Rechtsanwalt Dr. Schwind. Wenn der Zweck dahin gehen sollte, festzustellen, dass Herr von Kröcher sehr leichtsinnig war, so wird dies ohne weiteres in vollstem Maße zugegeben. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel. Prozessualisch habe ich zurzeit keine Veranlassung, anderes festzustellen als nackte Tatsachen. Längere Zeit beanspruchte die Vernehmung des Kaufmanns und Reserveleutnants Linkermann. Es handelte sich bei diesem im Wesentlichen darum, festzustellen, ob er durch von Kaiser, dem er aus dem Spiel 5000 Mark schuldete, besonders bedrängt und mit einer Anzeige bei dem Bezirkskommando bedroht worden sei. Die 5000 Mark stehen heute noch unbeglichen offen, weil inzwischen das Strafverfahren eingeleitet und von Kaiser verhaftet worden wäre. Er, Zeuge, bestreite, je gesagt zu haben, dass von Kröcher der Schlepper für Wolf gewesen sei. Er habe im Jahre 1897 einmal in der Eremitage mit Herrn von Kröcher gespielt und dieser soll mit Bezug auf Wolf gesagt haben, es komme noch ein Herr, den er kennengelernt habe. Aus einer zur Verlesung gebrachten Korrespondenz, die zwischen dem Angeklagten von Kaiser und dem Zeugen über die Begleichung der Spielschuld gewechselt worden ist, ging hervor, dass von Kaiser sich auch an den Vater des Zeugen gewandt und dadurch dessen starken Unmut hervorgerufen habe. Von Kaiser: Dies ist nur geschehen, um die Adresse des Zeugen von dem Vater zu erfahren. Ich habe mich an den Adjutanten des Regiments, dem der Zeuge als Offizier angehört, in kameradschaftlicher Form gewandt. Von diesem wurde mir anheimgestellt, mich an den Kommandeur zu wenden, wobei ich nicht vergessen sollte, dass ich dann selbst wegen Spielens Unannehmlichkeiten haben würde. Ich habe den Schritt zum Bezirkskommandeur nicht getan. Auf Wunsch des Angeklagten von Kaiser äußerte sich Zeuge von Reckum noch über den Baron von Gali, der so ungeheure Summen im Club verloren haben soll. Von Reckum: Er habe Herrn von Gali in Ostende kennengelernt und ihn hier in den Club eingeführt. Er habe in Ostende selbst eine große Summe an Herrn von Gali verloren, ebenso ein anderer Herr. Von Gali habe hier jedenfalls nicht mehr verloren, als er dort gewonnen hatte. Herr von Gali sei von einem Marquis de Chaloncourt begleitet gewesen, doch ging das Gerücht, dass dies gar kein Marquis, sondern ein Marqueur gewesen sei, mit dem er herumreiste. Heiterkeit. Gerüchtweise sei später auch erzählt worden, dass Herr von Gali gar kein Baron, sondern nur ein Herr Gali sei. Er soll einmal einem Oberkellner das Anerbieten gemacht haben, mit ihm mit einer Roulette Deutschland und Österreich-Ungarn zu bereisen. Der Oberkellner habe aber verlangt, dass auf der österreichischen Botschaft erst der Nachweis erbracht würde, dass er wirklich der Baron von Gali sei. Dann sei von Gali weitergereist. Jedenfalls sei von Gali ein außerordentlich engagierter Spieler gewesen, der von Spielort zu Spielort reiste und sich mit Stolz den Roi des Joueurs, König der Spieler, nennen ließ. Er hatte immer viel Geld bei sich und spielte nur bar. Rechtsanwalt Dr. Schachtel: Herr von Manteuffel hat ja das Dezernat über die Spieler. Ist ihm von Herrn von Gali etwas bekannt gewesen? Von Manteuffel: Nein. Rechtsanwalt Dr. Schachtel: Also im Vorverfahren hat Herr von Manteuffel von Herrn Galis Leben und Existenz nichts gewusst? Von Manteuffel: Nein. Rechtsanwalt Dr. Schwind ließ sich noch einmal von dem Zeugen von Reckum bestätigen, dass von Gali aufgefordert wurde, sich durch die österreichisch-ungarische Botschaft auszuweisen. Er habe dies aber nicht getan, sondern vorgezogen, sofort abzureisen. Es folgte die Vernehmung des Zeugen Simson, der Geschäftsführer in dem Hotel in Aachen war, in dem von Schrader und der Angeklagte von Kröcher wohnten. Der Zeuge erzählte, dass die beiden Herren zwei Zimmer bewohnten, welche durch eine Tür verbunden waren. Es seien dort mehrfach Spielabende arrangiert worden, welcher von den beiden Herren aber die Herren herangeholt hatte, vermag er nicht anzugeben. Es habe sich in dem Zimmer eine Roulette und eine grüne Wachstuchdecke mit großen schwarzen Zahlen befunden, ebenso eine Anzahl Spiele, Karten. Wer diese Gegenstände mitgebracht hatte, wisse er nicht. In dem Hotel haben die Herren von Schrader, von Kröcher und von der Golz gewohnt. Wolf, der auch zu den Spielabenden erschienen sei, habe in einem anderen Hotel gewohnt. Ein besonders intimer Verkehr zwischen von Kröcher und Wolf sei ihm, Zeugen, nicht aufgefallen. Oberstaatsanwalt: Haben Sie etwas von Herrn von Schrader gehört? Zeuge: Ja, er ist nach Ostende gereist und hat sich dort vergiftet. Oberstaatsanwalt: Wissen Sie weshalb? Zeuge: Ich glaube wegen Spielschulden. Rechtsanwalt Dr. Schwind: Wer von den beiden Herren ist zuerst abgereist? Zeuge: Herr von Schrader. Verteidiger: Als nun Herr von Kröcher abreiste, haben Sie ihn nicht ersucht, die Roulette, welche noch im Zimmer stand, mitzunehmen? Zeuge: Ja. Verteidiger: Und was antwortete Herr von Kröcher? Zeuge: Er sagte, was geht das mich an? Ich will mich mit dem Ding, das mir nicht gehört, nicht herumschleppen. Verteidiger, Sie können also auch nicht sagen, ob von Kröcher die Roulette aus seinem Koffer ausgepackt hat. Zeuge, nein. Der Angeklagte von Kröcher ließ sich von dem Zeugen bestätigen, dass in dem Hotel keine Orgien gefeiert wurden und dass er durch regelmäßigen Gebrauch des Brunnens und der Bäder eine regelrechte Kur durchgemacht habe. Er bleibe dabei, dass von Schrader die Roulette in seinem Beisein in Aachen gekauft habe. Von Schrader wollte ihn mit diesem Spiel bekannt machen, da sie beabsichtigten, nach Namur zu reisen, wo Roulette gespielt wurde. Er habe von Aachen aus kleine Abstecher nach Namur und Ostende gemacht und dort mit Erfolg gespielt. Vizekonsul A.D. Moos. Er sei dem Angeklagten von Kaiser eine Summe im Spiel schuldig geblieben. Von Kaiser habe ohne Rücksicht die Bezahlung der Schuld verlangt, ja sogar beabsichtigt, ihn zum Offenbarungseid zu zwingen. Er habe darauf einen fulminanten Brief an von Kaiser gerichtet und darin sehr deutliche Drohungen ausgesprochen, dass er an die öffentliche Meinung appellieren und Anzeige erstatten werde. Er behauptete in dem Briefe unter anderem auch, dass von Kaiser gar kein Recht zu solchem energischen Vorgehen habe, da er selbst sich wiederholt in Bedrängnis befunden habe. Der Zeuge von Schreiber habe ihm Moos sogar einmal, als er dem Angeklagten Geld leihen sollte, warnend gesagt, »Ne lui donnez rien, il ne paye pas.« »Geben Sie ihm nichts, er bezahlt nicht.« Zeuge von Schreiber erklärte dies für falsch, schon deshalb, weil ihm von Kaiser nie etwas schuldig geblieben sei. Zeuge Moos blieb bei seiner Behauptung. Justizrat Dr. Sello stellte fest, dass auch der Brief des Zeugen Moos vom Angeklagten von Kaiser gewiss nicht als kompromittierend erachtet worden sei, denn sonst hätte er ihn nicht ebenso sorgsam wie die anderen Briefe aufbewahrt und er hätte nicht mit Beschlag belegt werden können. Von Kaiser bestritt, dass er jemals vom Zeugen Moos Geld geliehen habe, im Übrigen habe er es für angemessen erachtet, gegen Moos ohne Rücksicht vorzugehen, weil dieser in einem Falle sich tatsächlich sofort an das Regiment eines Offiziers telegrafisch gewandt habe, der ihm Geld schuldig geblieben war. Auf Befragen des Justizrats Dr. Sello bemerkte Moos, er sei Titular-Vizekonsul AD und arbeite für französische und englische Finanzzeitschriften. Zeuge Moos gab hierauf eine umfangreiche Darstellung des Falles, in welchem er gegen einen Leutnant von B., der seine Versprechungen zur Rückzahlung einer ihm geliehenen kleinen Summe trotz wiederholter Mahnungen nicht erfüllte, eine telegrafische Meldung an den Regimentskommandeur erstattet habe. Ihm tat dies nachträglich zwar sehr leid, er habe aber die telegrafische Meldung nur aus Prinzip getan. Herr von B. habe die Sache dadurch erledigt, dass er ihm eines Tages mitteilte, er habe das Geld einem bestimmten Oberkellner überwiesen. Die Sache sei auch richtig gewesen, nach der Bekundung des Oberkellners habe von B. das Geld allerdings deponiert, in derselben Nacht aber Unglück gehabt und es wieder abgehoben. Die Sache sei schließlich so erledigt worden, dass Herr von B. ihm nicht gram geblieben sei. In jener Gesellschaft sei es gar nichts Seltenes gewesen, dass man sagte, wenn Sie nicht pünktlich bezahlen, werde ich mich an das Regiment wenden. Speziell habe Herr Kornblum, den gerade Herr von Kaiser wieder in die Gesellschaft hineingebracht habe, nachdem er rausgeschmissen worden war, mehrere Herren sofort angezeigt. Angeklagter von Kaiser. Er habe allerdings einen Wechsel über 1200 Mark gegen den Zeugen Moos eingeklagt. Das sei erstens geschehen, um Herrn Moos eine gute Lehre für das von ihm selbst gegen Herrn von B. eingeschlagene Vorgehen zu geben. Zweitens aber habe es sich nicht um eine Spielschuld gehandelt. Er habe die Forderung an Moos, dem Gerichtsassessor Dr. von Mörs, überwiesen. Dieser habe aber verschiedene vergebliche Anstrengungen gemacht, von Herrn Moos Geld zu bekommen und ihm schließlich geschrieben. Herr Moos sei weder durch gute noch durch schlechte Behandlung dazu zu bringen, zu zahlen. Heiterkeit. Darauf habe er von Kaiser, Herrn Dr. von Mörs, seine Schuld bezahlt und nun dem Rechtsanwalt Jansen den Auftrag gegeben, gegen Herrn Moos vorzugehen, obwohl er von vornherein wusste, dass er keinen Groschen erhalten würde. Bezüglich der persönlichen Verhältnisse des Moos, seiner Einkünfte, seines Verhaltens Mitspielern gegenüber und verschiedener anderer Dinge, die seine Glaubwürdigkeit erschüttern sollten, richtete Justizrat Dr. Sello eine Reihe von Fragen an den Zeugen, die dieser energisch in einem Sinne beantwortete, dass ein Vorwurf gegen ihn nicht zu erheben war. Es kam dabei zur Sprache, dass der Zeuge einmal gesagt habe, wenn von Kaiser ihm eine Ehrenerklärung abgebe, würde er als Zeuge Dinge bekunden, die von Kaiser entlasten würden. Der Zeuge bestritt das. Er habe nur gesagt, dass, wenn von Kaiser ihm keine Ehrenerklärung abgebe, er ihm nach seiner Freisprechung seinen Kartellträger schicken werde. Zeuge Moos bekundete noch allerlei Äußerungen des Dr. Kornblum, der sehr viel Gutes und auch sehr viel Böses über die Angeklagten gesagt habe. So habe er kurz vor seiner Abreise gesagt, er habe von dem Spiel ein Plus, wie er es selten erzielt habe. Ein anderes Mal habe Dr. Kornblum geäußert, was geht es mich an, dass Herr von Manteuffel gern Polizeirat werden möchte? Wenn er mir 10.000 Mark gibt, dann erzähle ich ihm allerlei, bis jetzt habe ich ihm noch nichts gesagt. Der folgende Zeuge, Rennstallbesitzer Gustav Ölschläger, Sohn des bekannten verstorbenen Rennstallbesitzers, bekundete. Er kenne nur die beiden ersten Angeklagten, mit von Kaiser sei er auf der Schule gewesen. Er habe mehrmals die Spielgesellschaft besucht und an von Kaiser 1.160 Mark verloren, wovon er 60 Mark abbezahlt habe. Wegen der noch restierenden 1.100 Mark habe von Kaiser ihn zweimal in anständiger Weise gemahnt, aber von weiteren Schritten Abstand genommen, nachdem er ihm erwidert hatte, dass es ihm vorläufig unmöglich sei, die Schuld zu tilgen. Durch von Kaiser habe er dann auch von Kröcher kennengelernt. Justizrat Dr. Sello, Sie waren mit von Kaiser zusammen auf der Ritterakademie in Brandenburg. Können Sie irgendwelche Angaben machen, wie der Angeklagte von Kaiser dazu gekommen ist, ein so leidenschaftlicher Spieler zu werden? Zeuge, nein, ich kann nur sagen, dass schon dort unter den jungen Leuten ein großes Interesse für Sport herrschte. Es wurde sodann Redakteur Dr. Moritz Friedländer vom Berliner Tageblatt vernommen. Die Mitteilungen, die dem Artikel des Tageblattes zugrunde lagen, waren von Dr. Kornblum. Er habe diesen seit Jahren oberflächlich gekannt. Dr. Kornblum habe im Dezember vorigen Jahres ihn schriftlich um ein Rendezvous gebeten und bei diesem die Geheimnisse aus dem Spielerkreise erzählt. Das Äußere des Dr. Kornblum sei so gewesen, dass man ihn bei oberflächlichem Blick wohl für einen Offizier in Zivil hätte halten können. Nach seinen Erzählungen sei es auch oft vorgekommen, dass ihn Offiziere mit »Herr Kamerad« angeredet haben, so dass er mehrfach habe erwidern müssen, »Ich bin nicht aktiv«. Er war allerdings etwas klein und habe öfter gesagt, für jeden Zentimeter, den er seiner Größe zulegen könnte, würde er 3.000 Mark geben. Heiterkeit. Dr. Kornblum habe wiederholt betont, dass es ihm darauf ankomme, eine Persönlichkeit, die sich in die Spielerkreise eingeschlichen habe, unschädlich zu machen. Er durchschaue diese Persönlichkeit ganz genau und habe auch vor ihr gewarnt, dies sei aber fruchtlos geblieben, weil zwei Herren mit jener Persönlichkeit in Verbindung getreten seien und ihn schützen. Dr. Kornblum habe weiter gesagt, dass es ihm nicht darauf ankomme, angesehenen Leuten Unannehmlichkeiten zu machen, sondern dass er nur Herrn Wolf hinaus haben wolle. Der Artikel des Tageblattes sei dann aufgrund jener Mitteilungen von ihm Zeugen selbst verfasst worden. Am Tage nach der Veröffentlichung sei Dr. Kornblum bei ihm erschienen und habe ihm gesagt, die Sache sei ihm sehr unangenehm, da von Kaiser und Vizekonsul Moos ihm die Verfasserschaft direkt auf den Kopf zugesagt und auch sonst andere Personen die gleiche Ansicht über den Ursprung des Artikels geäußert haben. Dr. Kornblum habe gebeten, alle weiteren Artikel doch lieber zu unterlassen. Dies wurde auch zugesagt, da ja das Ziel, vor einem Falschspieler zu warnen, erreicht war. Es wurde aber versprochen, die Sache ruhen zu lassen, wenn nicht von anderer Seite Widerlegungen gegen den Artikel des Tageblatt erscheinen würden. Gegen von Kaiser habe Dr. Kornblum keinerlei Anschuldigungen erhoben, im Gegenteil, er habe gesagt, von Kaiser sei sein bester Freund, er werde nächstens mit ihm Hand in Hand in den Turfclub eintreten. Dr. Kornblum habe von dem Angeklagten von Kaiser mit großem Respekt gesprochen und ihn für einen der wenigen Leute gehalten, die klüger seien als er. Heiterkeit. Da die Erwiderung auf den Artikel des Tageblattes nicht ausblieb, seien noch 2 bis 3 Artikel erschienen, dann habe Herr von Manteuffel das Ersuchen ausgedrückt, dass der Verfasser des Artikels mit ihm Rücksprache nehmen möchte. Er habe darauf Herrn von Manteuffel nach etwa 2 bis 3 Tagen besucht und mit ihm über die ganze Spieleraffäre gesprochen. Schließlich habe sich eins aus dem anderen ergeben, das Material zur Affäre sei von allen Seiten eingegangen. Die verschiedensten Herren haben sich bei ihm gemeldet und allerlei mitgeteilt. So habe sich auch ein Herr aus London gemeldet, der gegen Honorar sehr interessante Enthüllungen anbot und als Probe seiner Wissenschaft gleich 30 bis 40 Namen angab. Dieses schriftliche Anerbieten sei aber abgelehnt und der Brief an das Postamt in London zurückgeschickt worden, da es nicht darauf angekommen sei, Personen bloßzustellen. Dr. Friedländer erklärte noch, dass auch zu den übrigen Artikeln die Mitteilungen zum großen Teile von Dr. Kornblum herrührten und dass in allen Artikeln des Tageblattes von Herrn von Kaiser keine Rede gewesen sei. Dr. Kornblum habe bei den Unterhaltungen nur einmal gesagt, Herr von Kaiser scheine eine Art Mentor des Herrn von Kröcher zu sein. Auch die Mitteilung von der Anschussinsicht-Depesche rühre von Dr. Kornblum her, der sich auf Leute berief, die die Depesche gesehen haben wollten, die Namen aber nicht nannte. Nach seiner des Zeugenansicht sei Dr. Kornblum absolut kein leerer Schwätzer, sondern im Gegenteil sehr zurückhaltend gewesen. Angeklagter von Kröcher. Sie bedauern doch wohl selber, Herr Zeuge, dass Sie Herrn Dr. Kornblum Ihre Spalten geöffnet haben? Zeuge. Das ist eine Frage, auf die ich unter vier Augen Herrn von Kröcher sehr gern Antwort zu geben bereit bin. Hier lehne ich eine Antwort auf solche Frage entschieden ab. Von Kröcher. Sie müssen doch zugeben, dass der Artikel Unrichtigkeiten enthält. Zeuge. Die Möglichkeit gebe ich zu. Von Kröcher. In einem der Artikel ist die falsche Nachricht verbreitet worden, dass sich bei mir die Sache verkompliziere, da ich bei meinen ersten Vernehmungen eidlich festgelegt worden sei und meine Bekundungen mehrfach mit den Tatsachen in Widerspruch ständen. Davon ist doch gar keine Rede, Dr. Friedländer. Auch diese Nachricht war von Herrn Dr. Kornblum. Ich gebe zu, dass jetzt durch den Gang dieser Verhandlung in einzelnen Punkten die Unrichtigkeit von Behauptungen der Artikel erwiesen ist. Vorsitzender, hielten Sie Dr. Kornblum für eine glaubhafte Person? Zeuge, damals hielt ich ihn dafür. Rechtsanwalt Dr. Schachtel, hat Dr. Kornblum Ihnen nicht die ungeheuerliche Summe von 500.000 Mark genannt? Zeuge, ja. Verteidiger, wie viele Zusammenkünfte haben Sie mit Herrn von Manteuffel gehabt? Zeuge, genau weiß ich es nicht, sagen wir 5 bis 10 Mal. Verteidiger, bei Ihrer ersten Vernehmung hat der Untersuchungsrichter ein Protokoll anfertigen lassen. Zeuge, gewiss, ein außerordentlich sorgfältiges und gewissenhaftes Protokoll. Verteidiger, wie kam es denn, dass Sie nach 2 Tagen eine große Berichtigung des Protokolls verlangten? Zeuge, die Frage ist nach 2 Richtungen unrichtig. Ich habe nicht nach 2 Tagen eine große Berichtigung verlangt, sondern am folgenden Morgen nur einige kleine Zusätze zu meiner Aussage gemacht, die der Untersuchungsrichter lächelnden Mundes als völlig unwesentlich bezeichnete. Verteidiger, haben Sie nicht Herrn von Manteuffel gegenüber einmal die Befürchtung ausgesprochen, dass die ganze Geschichte im Sande verlaufen könnte? Zeuge, dass ich den Ausdruck Befürchtung gebraucht habe, glaube ich nicht. Verteidiger, was hat Ihnen Herr von Manteuffel darauf erwidert? Zeuge, das ist wohl nicht zu befürchten. Verteidiger, weiter nichts? Zeuge, ich glaube, er hat hinzugesetzt, Sie würden mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie nichts mehr über die Angelegenheit veröffentlichten. Verteidiger, wer hat Ihnen die Mitteilung von der Verhaftung von Schachtmeyers gegeben? Zeuge, die ist auf dem normalen Wege der Berichterstattung an mich gelangt. Ich habe mir die Nachricht von Herrn von Manteuffel bestätigen lassen. Angeklagter von Kröcher, von wem haben Sie die Anklageschrift? Zeuge, das möchte ich nicht gern sagen. Von Kröcher, ich möchte es aber gern wissen. Zeuge, ich verweigere die Antwort, da ich niemandem Unannehmlichkeiten bereiten will. Ich erkläre aber ausdrücklich, dass ich sie nicht von Herrn von Manteuffel habe. Am 13. Verhandlungstage wurde die Aussage des verstorbenen Bankiers Reinhold Selig verlesen, die er als Zeuge in dem im Jahre 1883 verhandelten Spielerprozess Reuter gemacht hatte. Es ging daraus hervor, dass damals der Zeuge Herrn Prinz Reichenheim, der in einer Nacht mehrere 100.000 Mark im Spiele verloren, zu verstehen gegeben hatte, dass er Gaunern in die Hände gefallen sei. Auf Antrag des Justizrats Dr. Sello wurde ferner das gegen Reuter ergangene Urteil verlesen, anscheinend um zu zeigen, wie weit das Bild, welches jenes Urteil von dem Treiben eines gewerbsmäßigen Glücksspielers entwarf, von den Ereignissen dieser Verhandlung abwich. Aus dem Urteil ging unter anderem hervor, dass damals in Spielerkreisen die Vorbestrafungen des Wolf unbekannt waren. Justizrat Dr. Sello stellte den Antrag, das in dem hannoverschen Spielerprozess ergangene Urteil vollständig zur Verlesung zu bringen. Er verwies dabei auf § 244 der Strafprozessordnung und betonte, dass dieses Urteil bei den Akten als Beweismittel sich befinde und ihm aus diesem Grunde die Kenntnisnahme wichtig erscheine. Prozessuale Einwendungen gegen diesen Antrag kann der Oberstaatsanwalt nicht erheben, ebenso wenig der Gerichtshof. Da die Verlesung des Urteils etwa 3 Stunden dauern sollte, so beschloss der Gerichtshof, die Verlesung am Schlusse der Beweisaufnahme vorzunehmen. Alsdann wurde Frau Frieda Vogt noch einmal über Einzelheiten ihres Kontos bei der Deutschen Bank vernommen. Sie erklärte unter anderem, dass unter den Einzahlungen und Rückzahlungen von und an von Kaiser sich keinerlei bare Geschenke befinden und dass die von ihr nach der Verhaftung von Kaisers gemachten Einzahlungen weder von Kaiser herstammen noch für diesen bestimmt waren. Hieran schlossen sich Fragen an einzelne der anwesenden Zeugen. Regierungsreferendar von Kardorf bestätigte auf Befragen, dass von Kaiser einmal den Wunsch ausgedrückt habe, endlich aus den Spielerkreisen herauszukommen. Das Treten der Spielschuldner sei allerdings nicht schön, aber doch ebenso wenig ungewöhnlich wie das Übertragen von Spielforderungen von einem auf den anderen. Die Tatsache, dass die Saxonia in Göttingen dem Angeklagten von Kaiser trotz der eingeleiteten Untersuchung das Band belassen habe, sei ein Zeichen ganz ungewöhnlichen, außerordentlichen Vertrauens, denn man müsse doch immer voraussetzen, dass, wenn ein Regierungsreferendar und Reserveleutnant, der in den besten Gesellschaftskreisen verkehrt, verhaftet werde, dies doch nur aufgrund des schwerwiegendsten belastenden Materials geschehen sein könne. Was das Drohen mit dem Regimentskommandeur anlange, so sei das gewiss auch nicht schön, es stelle aber doch gewöhnlich nur eine Redensart dar. Rechtsanwalt Dr. Schachtel hat von Manteuffel dem Zeugen mitgeteilt, dass er Herrn von Kröcher vor dem Spieler Wolf gewarnt habe? Zeuge, ich will zunächst bemerken, dass ich nicht zu denjenigen Zeugen gehöre, die das Zutreffende der Protokolle bemängelt haben. Ich habe nichts von meinen ersten Bekundungen zurückgenommen. Auf das Bestimmteste muss ich erklären, dass Herr von Manteuffel mir vor meiner Vernehmung gesagt hat, er habe Herrn von Kröcher vor Wolf gewarnt. Rechtsanwalt Dr. Schachtel. Und infolgedessen haben Sie auch bei der Vernehmung unter dem Eindruck gestanden, dass die Angeklagten außerordentlich schwer belastet sind, mit Wolf unter einer Decke gesteckt zu haben? Zeuge. Ja. Von Manteuffel bestritt, gesagt zu haben, dass er Herrn von Kröcher vor Wolf gewarnt habe und gab auf Anregung des Oberstaatsanwalts nur zu, möglicherweise gesagt zu haben, die Herren sind ja gewarnt. Zeuge von Kardorf blieb dabei, dass von Manteuffel gesagt habe, er habe als Regimentskamerad vor Wolf gewarnt. Rechtsanwalt Dr. Schachtel. Ein weiterer Widerspruch ist noch aufzuklären, der auf die Verhaftung der Angeklagten Bezug hat. Von Manteuffel hat die Behauptung aufgestellt, Graf Königsmark habe ihm gesagt, nach einer Mitteilung des Leutnants von Zakzerczewski sei der Oberkellner Montagny mit 700 bis 800 Mark über die Grenze geschafft worden. Graf Königsmark erklärte auf das Bestimmteste, dass er Herrn von Manteuffel niemals eine derartige Mitteilung gemacht habe. Auf Antrag des Rechtsanwalt Dr. Schachtel wurde der seinerzeit gegen von Kaiser und von Kröcher erlassene Haftbefehl verlesen. Dieser wurde unter anderem damit begründet, dass nach glaubhaften Meldungen von Kaiser mit von Kröcher zusammen einem Zeugen Mittel gegeben haben, um ihn der Zeugenpflicht zu entziehen, so dass Kollusionsgefahr, aber auch Fluchtverdacht vorliege. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel hob demgegenüber hervor, dass nach von Kröchers eigener Aussage Montagny gesagt hatte, er sei einer der wichtigsten Zeugen, es sei wohl besser, dass er verdufte. Von Manteuffel. Ein Irrtum meinerseits bezüglich des Grafen Königsmark ist gänzlich ausgeschlossen. Ich habe nachträglich noch meine Notizen durchgesehen und finde eine sofort nach der Unterhaltung mit dem Grafen Königsmark niedergeschriebene Bleistiftnotiz, aus welcher hervorgeht, dass Graf Königsmark tatsächlich jene Mitteilung gemacht hat. Das Gedächtnis des Grafen Königsmark scheint nicht zu stark zu sein, denn er hat mir gesagt, er sei etwa 5-mal in der Spieleraffäre mit mir zusammengekommen. Tatsächlich war es nur 2-mal. Graf Königsmark. Auch hier irrt sich Herr von Manteuffel wieder einmal. Ich wiederhole auf das Bestimmteste, dass es mindestens 5-mal war. Ebenso wiederhole ich auf das Bestimmteste, dass Herr von Manteuffel sich über meine angebliche Mitteilung über Montagny gänzlich im Irrtum befindet. Rechtsanwalt Dr. Schwind. Herr von Manteuffel hat mit einer gewissen Emphase mehrfach betont, dass er sich nie irre. Abgesehen von den Irrtümern, die von Kardorf und Graf Königsmark von ihm behaupten, bitte ich, dem Zeugen Freiherrn von Reckum noch einmal Gelegenheit zu geben, sich darüber zu äußern, dass Herr von Manteuffel auch ihn irrtümlich verstanden hat. Freiherr von Reckum bestätigte dies, erregte aber damit lebhaften Widerspruch des von Manteuffel. Von Reckum blieb bei seinen Behauptungen. Herr von Manteuffel habe die drei Angeklagten sofort stark verdächtigt und auf seinen des Zeugen Einspruch, dass er Herrn von Kröcher sehr genau kenne, erwidert: Aber mit Falschspielern haben sie unbedingt verkehrt, darüber ist nicht zu streiten. Er habe darauf Herrn von Manteuffel gesagt, er werde unter diesen Umständen Herrn von Kröcher nicht mehr empfangen, bis er sich von dem Verdacht gereinigt habe. Von Manteuffel habe davon abgeraten und gesagt, er werde eines Tages die drei Herren vorladen, dann fällt die Klappe zu und dann haben wir die Vögel gefangen. Obwohl ich Herrn von Manteuffel zu verstehen gegeben hatte, dass ich Herrn von Kröcher hochachte und mit ihm sehr gut bekannt bin, hat er noch lächelnd hinzugesetzt, Herr von Kröcher sei als jüngerer Kamerad zu ihm gekommen und habe mit seinen Lackstiefelchen kokettiert. Von Manteuffel trat der Darstellung des Zeugen in verschiedenen Punkten entgegen, der Zeuge blieb aber bei seiner Bekundung. Rechtsanwalt Dr. Schwind ließ sich durch den Zeugen bestätigen, dass von Manteuffel zu ihm auch vom Grafen von Egloffstein und zwar in dem Sinne gesprochen habe, dass von Egloffstein ein anständiger Mensch und nur verführt worden sei, wobei in ungünstiger Parallele mit den Angeklagten gesagt worden sei, von Egloffstein sei nicht so schlimm. Rechtsanwalt Dr. Schachtel beantragte die Verlesung von etwa 70 an den Angeklagten von Kaiser ergangener Einladungskarten, um zu beweisen, dass von Kaiser seine freie Zeit nicht etwa bloß dem Spiele widmete, sondern in den vornehmsten Kreisen gesellschaftliche Pflichten erfüllte. Außer verschiedenen Hofansagen, Einladungen zur Defilierkur, befanden sich unter den Einladungen solche vom Grafen Posadowski, Staatssekretär von Stephan, Präsident Persius, Justizminister von Schelling, mecklenburgischen Gesandten von Oertzen, Kabinettsrat Dr. von Lucanus, Staatsminister Dr. Bosse, Kriegsminister von Bronsart, kommandierender Admiral Freiherr von der Goltz, Staatsminister von Bötticher und von Bonin, Freiherr von Lucius, Freiherr von Stumm, Anton von Werner, Bankpräsident Koch, von Hansemann, von Berlepsch, Prinz Friedrich von Hohenzollern, Landgerichtsdirektor Rieck und anderen. Rechtsanwalt Dr. Schachtel richtete an den Sachverständigen Grafen Reventlow die Frage, ob er nach allem, was er aus eigenen Wahrnehmungen und aus den Verhandlungen erfahren, die Überzeugung gewonnen habe, dass die Angeklagten als gewerbsmäßige Spieler anzusehen seien. Der Oberstaatsanwalt widersprach dieser Fragestellung, da es sich um eine Rechtsfrage handle, die der Gerichtshof zu entscheiden habe. Der Gerichtshof lehnte die Frage ab. Rechtsanwalt Dr. Schachtel: Dann frage ich den Herrn Sachverständigen. Haben Sie in dem Milieu, in welchem die Angeklagten mit 200 anderen Herren verkehrten, bei dem Spiel der Angeklagten irgendwelche Abweichungen von der Spielart der anderen Herren wahrgenommen? Sachverständiger Graf Reventlow: Durchaus nicht. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel: Wie oft war der Sachverständige beim Spiel im Zentralhotel? Sachverständiger: Im Zentralhotel nur einmal. Ich war aber auch mehrere Male im Victoria-Hotel. Ich muss auch sagen, dass alle die Momente, die in der Anklage bezüglich des Fallspiels als besonders auffällig hervorgehoben worden, nicht auffällig sind, sondern überall vorkommen. Justizrat Dr. Sello: Hat sich in spieltechnischer Beziehung ein Unterschied zwischen dem Spiel im Zentralhotel und dem Spiel an anderen Orten gezeigt? Sachverständiger: Durchaus nicht. Rechtsanwalt Dr. Pinkus: Ich lege zwar kein Gewicht auf das, was Kornblum gesagt hat, aber ich möchte doch von Herrn von Manteuffel wissen, ob ihm Dr. Kornblum mitgeteilt hat, auch Herr von Schachtmeier habe den Wolf eingeführt. Von Manteuffel: Nein, davon ist nie die Rede gewesen. Rechtsanwalt Dr. Pinkus: Hat dagegen auch Herr Kornblum bestätigt, dass von Schachtmeier nur mit niedrigen Einsätzen gespielt hat? Von Manteuffel: Jawohl. Rechtsanwalt Dr. Schwind fragte den Zeugen Moos, ob er ihn richtig verstanden, dass Kornblum ihm die Denunziantenschrift vorgezeigt habe. Zeuge Moos: Dr. Kornblum habe ihm nur einige Schriftstücke gezeigt und im Allgemeinen gesagt, dass dies Mitteilungen seien, die der Polizei übermittelt wurden. Hierauf wurden sämtliche Zeugen und der Sachverständige entlassen und es folgte die Verlesung des Urteils im hannoverschen Spielerprozess. Die Beweisaufnahme war damit erschöpft. Ende von Abschnitt 73. Aufgenommen von Ricarda Detmold.